Erster David fragte Gott, soll ich nach Juda gehen? Gott sagte, ja. David fragte, wohin? Gott sagte, nach Hebron. Zweiter David ging nach Hebron. Er nahm seine zwei Frauen mit. Sie hießen Ahinom und Abigail. Dritter David nahm auch seine Männer mit. Die Männer brachten ihre Familien mit. Sie wohnten bei Hebron. Vierter die Männer von Juda kamen. Sie machten David zum König. David hörte, Männer aus Jabes haben Saul begraben. Fünfter David schickte Boten nach Jabes. Er sagte, Gott soll euch segnen. Ihr wart gut zu Saul. Sechster Gott soll euch jetzt helfen. Ich will auch gut zu euch sein. Ihr habt Saul begraben. Siebter seid jetzt stark und mutig. Saul ist tot. Juda hat mich zum König gemacht. Achter Abner war der Chef von Sauls Armee. Er nahm Sauls Sohn Esbal. Er brachte ihn nach Mahanaim. Neunter Abner machte Esbal zum König. Er war König über Gilead und ganz Israel. Zehnter Esbal war 40 Jahre alt. Er war 2 Jahre lang König. Nur Juda folgte David. Elfter David war König in Hebron. Er war 7 Jahre und 6 Monate König. Zwölfter Abner und seine Männer gingen los. Sie gingen von Mahanaim nach Gibeon. 13. Job und Davids Männer gingen auch los. Sie trafen sich am Wasser von Gibeon. 14. Abner sagte zu Job, die jungen Männer sollen kämpfen. Job sagte, ja, sie sollen kämpfen. 15. 12 Männer von Esbal kamen. 12 Männer von David kamen auch. 16. Jeder packte seinen Gegner am Kopf. Sie stießen ihre Schwerter in die Körper. Alle starben. 17. Es gab einen schweren Kampf. Davids Männer gewannen. Abner und seine Männer verloren. 18. Job, Abisai und Asahel waren dort. Asahel konnte sehr schnell rennen. Er war wie ein Reh. 19. Asahel rannte hinter Abner her. Er schaute nicht nach links oder rechts. 20. Abner sah zurück. Er fragte, bist du Asahel? Asahel antwortete, ja, ich bin es. 21. Abner sagte, geh weg. Fang einen anderen Soldaten. Nimm seine Sachen. Aber Asahel hörte nicht. 22. Abner sagte wieder, geh weg. Ich will dich nicht töten. Sonst kann ich Job nicht ansehen. 23. Aber Asahel ging nicht weg. Da stach Abner ihn mit dem Speer. Asahel starb sofort. 24. Job und Abisai jagten Abner. Die Sonne ging unter. Sie kamen zu einem Hügel. 25. Die Männer von Benjamin kamen zu Abner. Sie standen alle zusammen auf dem Hügel. 26. Abner rief zu Job, soll der Kampf ewig dauern? Das bringt nur Trauer. Stoppe deine Männer. 27. Job sagte, Gott lebt. Ohne deine Worte hätten wir bis morgen gekämpft. 28. Job blies in das Horn. Alle Soldaten blieben stehen. Sie kämpften nicht mehr. 29. Abner und seine Männer gingen die ganze Nacht. Sie gingen über den Jordan nach Mahanaim. 30. Job zählte seine Männer. 19 Männer von David fehlten. Auch Asahel war tot. 31. Aber Davids Männer hatten viele Gegner getötet. Es waren 360 Männer von Abner. 32. Sie nahmen Asahel mit. Sie begruben ihn in Bethlehem. Job ging die ganze Nacht nach Hebron.